SWR 2 Krimi. Arsène Lupin, Meister der Diebe, König der Einbrecher und charmanter Verwandlungskünstler, hat es schwer. Drei Widersacher haben sich an seine Fersen geheftet. Oberinspektor Ganimard aus Paris würde ihn am liebsten hinter Gitter bringen. Der britische Detektiv Sherlock Holmes will einmal aus einem Kampf als Sieger hervorgehen. Und der junge, intelligente Gymnasiast Isidore Beautrelet erweist sich als so gelehriger Schüler, dass er dem Meister auf die Schliche kommt. Und dann ist da noch ein geheimnisvolles Papier, das zum Schatz der Könige Frankreichs führen soll. Was für eine Geschichte. Sie beginnt im Schloss des Grafen de Gèvres. Seine Stunde. Er kommt und berichtet von seinen Abenteuern, jede Nacht. Er liebt die Normandie, wie ich. Die weichen Hügel, die Steilküste, den Wind hier am Meer in Etretat. Er wird immer hierher zurückkehren. Ich warte auf ihn in meinem Arbeitszimmer, wo er mir diktiert, was meine Feder niederschreibt. Wo bleibt er nur? Die hohle Nadel oder der Schatz der Könige Frankreichs. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Maurice Leblanc. Erster Teil. Sind Sie da? Lupin? Arsène Lupin? Setzen Sie sich. Erzählen Sie. Wo waren wir stehen geblieben? Ach, erzählen Sie einfach von Anfang an. Die Geschichte begann im Schloss des Grafen de Gèvres, mitten in der Nacht. Die Tochter des Grafen, Suzanne, und ihre Cousine Raymonde wurden von merkwürdigen Geräuschen geweckt. Raymonde! Raymonde! Hast du das gehört? Ja. Kannst du auch nicht schlafen? Der Hund hat mich geweckt. Jetzt bellt er nicht mehr. Wie spät mag es sein? Ich weiß es nicht genau. Meine Uhr ist stehen geblieben. Das muss ungefähr 4 sein. Hörst du? Schritte im Salon? Keine Angst. Dein Vater ist doch da, Suzanne. Vielleicht ist er in Gefahr. Er schläft neben dem Salon. Aber er ist nicht allein. Monsieur Daval ist bei ihm. Monsieur Daval schläft am anderen Ende des Schlosses. Wie soll er da etwas hören? Da, sieh mal! Im Park! Ein Mann neben dem Brunnen! Er trägt irgendeinen großen Gegenstand. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Er läuft zu der alten Pforte. Jetzt ist er weg. Mein Gott, da ist noch einer! Er kommt aus dem Salon. Er hat auch etwas unter dem Arm. Wir müssen um Hilfe rufen. Aber wer würde kommen? Dein Vater? Und wenn noch mehr Männer im Haus sind? Wir können die Dienstboten alarmieren. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich gehe runter. Nein. Lass mich nicht allein. Ich habe solche Angst. Dann komm mit. Mein Gott, deswegen, Vater. Vater, was hast du? Keine Sorge. Ich bin nicht verletzt. Aber was ist mit Daval? Lebt er? Das Messer. Ist er tot? Da ist noch ein Mann. Auf der Terrasse. Er läuft weg über den Rasen. Raymonde! Nicht! Leg das Gewehr zurück. Du kannst damit nicht umgehen. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Nein. Er steht wieder auf. Er kriecht durch den Park, auf die Ruinen des Klosters zu. Er versteckt sich hinter einem Grabstein. Er hat keine Möglichkeit zu entkommen. Die Pforte ist versperrt. Ich hole alle Diener. In 10 Minuten haben wir ihn. Sie organisierten eine regelrechte Treibjagd, durchsuchten jeden Strauch, jeden Winkel in den Ruinen des alten Klosters am Rande des Schlossparks, von dem nur noch die Krypta übrig war. Die Suche war vergeblich. Der Mann hatte sich in Luft aufgelöst. Um 6 Uhr morgens wurde die Polizei benachrichtigt. Um 10 Uhr hielten 2 Wagen vor dem Schloss. Der eine brachte den Untersuchungsrichter Fiehöhl, der die Vernehmungen durchführen sollte, und den Gerichtsschreiber. Im anderen saßen 2 junge Reporter. Wenn Diebstahl das Motiv des Verbrechens war, ist dieser Salon jedenfalls verschont geblieben. Flämische Wandteppiche und 4 Gemälde von Rubens, das hätten die Einbrecher doch als erstes mitgenommen. Wo ist der Tote? Herr Untersuchungsrichter, kommen Sie bitte ins Boudoir. Es scheint ein Kampf stattgefunden zu haben. Alles ist durcheinander. Hier ist das Opfer. Es ist mein Sekretär Daval. Der Tod muss augenblicklich eingetreten sein, sagt der Arzt. Ein Messerstich hat genügt. Zweifellos das Messer, das ich auf dem Kamin im Salon liegen sah. Ja, das Messer wurde hier gefunden. Monsieur Daval trägt gewöhnliche Kleidung und sogar Stiefel. Mitten in der Nacht. Können Sie, Herr Graf, uns schildern, was passiert ist? Mein Sekretär hat mich geweckt. Ich habe übrigens schlecht geschlafen und glaubte mehrfach Schritte zu hören. Als ich die Augen öffnete, sah ich Daval mit einer Kerze in der Hand am Fußende meines Bettes. Er war vollständig bekleidet, denn er arbeitet oft bis spät in die Nacht. Er schien sehr aufgeregt und sagte: Im Salon ist jemand. Ich stand auf und öffnete diese Tür hier einen Spalt breit. Im selben Moment wurde die andere Tür zum Salon aufgestoßen. Ein Mann stürzte sich auf mich und schlug mich mit einem Faustschlag nieder. Es ging ganz schnell. Und danach? Danach weiß ich nichts mehr. Als ich wieder zu mir kam, sah ich Daval tödlich verletzt am Boden liegen. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Keinen. Haben Sie Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Und Monsieur Daval? Daval? Er war der beste Mensch auf der Welt. In den 20 Jahren, die Daval mein Sekretär und, ich kann hinzufügen, mein Vertrauter war, ist ihm von allen Seiten nur Sympathie und Freundschaft entgegengebracht worden. Und trotzdem haben wir einen Einbruch und einen Mord. Es muss doch einen Grund dafür geben. Diebstahl wahrscheinlich. Es wurde Ihnen also etwas gestohlen? Nein. Was dann? Auch wenn nichts gestohlen wurde, so wurde doch etwas fortgetragen. Was? Ich weiß es nicht. Meine Tochter und meine Nichte haben 2 Männer durch den Park gehen sehen, die irgendetwas wegtrugen. Mir ist das rätselhaft, aber Sie können ja die beiden Mädchen fragen. Sind Sie sich vollkommen sicher, Mademoiselle? Ja, vollkommen. Die beiden Männer im Park trugen große Gegenstände unter dem Arm. Und der Dritte? Der hatte nichts bei sich. Können Sie ihn beschreiben? Nein, er war zu weit weg. Und dann haben Sie, Mademoiselle Raymond, mit dem Gewehr auf ihn geschossen? Ja, er lief durch den Park und hatte gerade den Grabstein erreicht, der links vom Kloster fast im Gestrüpp verschwindet. Wir haben überall nach ihm gesucht. Wir haben alle Ausgänge abgesperrt, aber er war verschwunden. Gut, dann werden meine Männer den Park noch einmal absuchen. Die Polizei fand an 2 Stellen fast getrocknete Blutspuren. Und auf dem staubigen Weg hinter der Pforte sahen sie Spuren von Rädern, aber von dem Flüchtigen keine Spur. Nicht gerade erfreulich. Ein Diebstahl, bei dem nichts gestohlen wurde, ein verschwundener Tatverdächtiger. Das fängt nicht gut an. Es war spät geworden. Graf de Gesvres bat die Beamten und die beiden jungen Journalisten zu Tisch. Für welche Zeitung schreiben Sie, Monsieur? Ich? Ja, Sie. Für welche Zeitung? Ich schreibe für mehrere. Ihr Ausweis? Ich habe keinen. Ich bin freier Mitarbeiter. Ich schicke allen möglichen Zeitungen Artikel. Ihr Name? Ihre Papiere? Mein Name würde Ihnen nicht sagen, Herr Untersuchungsrichter. Und Papiere habe ich keine. Sie haben sich hier durch eine List eingeschlichen und einer geheimen Untersuchung der Justiz beigewohnt. Ihr Name? Isidore Beautrelet. Ihr Beruf? Unterprimaner im Gymnasium Janson de Sailly in Paris. Das ist nicht Ihr Ernst. Sie machen sich über mich lustig. Warum sollte ich nicht Gymnasiast sein? Wegen meines Bartes vielleicht. Beruhigen Sie sich. Der Bart ist falsch. Weg ist er. Sind Sie jetzt überzeugt? Hier habe ich noch etwas. Ein Brief meines Vaters mit meiner Adresse. Was machen Sie hier? Ich bilde mich. Für die Bildung sind Gymnasien da. Dort sollten Sie sich aufhalten. Sie vergessen, Herr Untersuchungsrichter, dass wir mitten in den Osterferien sind. Ich muss gestehen, ich wollte ein Abenteuer erleben. Deshalb gab ich mich für einen Pariser Reporter aus, lernte den Kollegen hier aus Rouen kennen und habe mich ihm angeschlossen. Er hatte nichts dagegen. Und sind Sie mit Ihrem Ausflug zufrieden? Ich bin begeistert. Es ist aufregend zu sehen, wie aus dem Dunkel die Tatsachen hervortreten, sich aneinanderreihen und nach die Wahrheit ergeben. Die Wahrheit? Sie wagen sich weit vor, junger Mann. Soll das heißen, dass Sie die Lösung des Rätsels schon parat haben? Oh nein, die Lösung nicht, aber es gibt einige Punkte, aus denen man Schlüsse ziehen kann. Interessant. Denn ich muss Ihnen zu meiner Schande gestehen, dass ich nichts weiß. Sie haben noch keine Zeit gehabt zu überlegen, Herr Untersuchungsrichter. Überlegen ist die Hauptsache. Meistens erklären sich die Tatsachen von selbst. Wunderbar. Dann könnte ich Sie fragen, welche Gegenstände aus diesem Salon gestohlen wurden. Ich würde Ihnen antworten, dass ich es weiß. Bravo! Monsieur weiß mehr darüber als der Eigentümer selbst. Und wenn ich Sie nach dem Namen des Mörders frage? Würde ich Ihnen ebenfalls antworten, dass ich ihn weiß. Und die Stelle, wo er sich befindet? Auch die. Was für ein Glück. Dieser Fall wird der Höhepunkt meiner Karriere sein. Also los, reden Sie. Herr Untersuchungsrichter. Was wünschen Sie, Mademoiselle Raymond? Fragen Sie den jungen Herrn doch, was er gestern auf dem Weg bei der Pforte zu suchen hatte. Ich, Mademoiselle? Sie haben mich gestern gesehen? Gestern um 4 habe ich, als ich durch den Wald ging, einen jungen Mann bei der Pforte gesehen, der so groß war wie dieser Herr, gekleidet wie er, mit einem solchen Bart. Das war ich nicht. Mademoiselle irrt sich. Ich kann beweisen, dass ich gestern um diese Zeit in Rouen war. Ich bin ganz sicher, dass er es war. Nein, das ist völlig unmöglich. Das ist mir jetzt zu dumm. Bis wir die nötigen Erkundigungen eingezogen haben, bleiben Sie hier und einer der Wachtmeister leistet Ihnen Gesellschaft. Der Untersuchungsrichter ließ das Terrain noch einmal gründlich absuchen. Ohne Erfolg. Am Abend war er keinen Schritt vorangekommen und gab in einer Presseerklärung an, der Einbrecher müsse entkommen sein. Filleul war völlig ratlos. Er ließ einige Polizisten zur Bewachung im Schloss und begab sich zurück nach Dieppe. In der Nacht war zunächst alles ruhig. Dann entdeckte ein Wachtmeister auf seinem Kontrollgang, dass der Bewacher von Isidore Beautrelet tief und fest auf seinem Sessel schlief. In einem Glas auf dem Tisch fanden sich Spuren eines Schlafpulvers. Der junge Gymnasiast war verschwunden. Am nächsten Tag erbat Untersuchungsrichter Filleul die Hilfe von Oberinspektor Ganimard aus Paris, der bekannt war als geduldiger und routinierter Kriminalist. Ganimard quartierte sich im Schloss ein und in der folgenden Nacht hatte er bereits einen Erfolg zu verbuchen. Er griff eine Gestalt auf, die in den Ruinen umherirrte. Vermutlich gehört er zur Einbrecherbande. Herr Wachmeister, schließen Sie ihn ein und bewachen Sie die Tür. Am folgenden Morgen traf gegen 9 der Untersuchungsrichter ein. Bravo, Ganimard. Lassen Sie den Gefangenen herunterkommen. Das ist er, Monsieur Filleul. Ah, Isidore Beautrelet, unser exzellenter Amateurdetektiv. Inspektor, darf ich Ihnen Monsieur Beautrelet vorstellen? Unterprimaner am Gymnasium Janson de Sailly. Ein Glücksfall für unsere Ermittlungen. Ein Schüler? Ein ausgezeichneter Schüler. Sie scheinen gute Auskünfte über mich bekommen zu haben, Herr Untersuchungsrichter. Tadellose. Sie waren tatsächlich in Rouen zu fraglichen Zeit, als Mademoiselle Raymond glaubte, Sie gesehen zu haben. Ich habe Ihr Alibi überprüft. Sie genießen unter Ihren Klassenkameraden den Ruf eines scharfen Beobachters, dem nichts entgeht. Der Junge gilt als Ihr Konkurrent, Oberinspektor, und als Rivale des britischen Meisterdetektivs Herlock Sholmes. Tatsächlich? Tatsächlich. Bleiben Sie nur hier und hören Sie, was er uns zu sagen hat. Denn Sie werden uns doch alles erzählen, was Sie wissen. Nicht wahr, Monsieur Beautrelet? Im Gegenzug bin ich bereit zu vergessen, dass Sie einem meiner Leute ein Schlafmittel verabreicht haben. Herr Untersuchungsrichter, ich muss demütig gestehen, dass ich nichts wirklich weiß. Aber ich nenne Ihnen gern die Schlussfolgerungen, die ich aus 2, 3 Anhaltspunkten gezogen habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel die gestohlenen Gegenstände. Graf de Gesvres hat versichert, dass nichts verschwunden ist. Es ist nichts verschwunden, aber es wurde etwas gestohlen. Die Einbrecher haben etwas mitgenommen. Das haben die beiden Mädchen gesehen. Aus diesen Feststellungen kann man nur eine Schlussfolgerung ziehen. Die gestohlenen Dinge wurden durch andere ersetzt. In der Tat. Was in diesem Schloss könnte die bereizen? Die Wandteppiche? Die können nicht kopiert werden. Bleiben die 4 Rubens-Gemälde. Ich behaupte, dass die Bilder an der Wand falsch sind. Junger Mann, Sie haben zu viel Fantasie. Hören Sie, Herr Oberinspektor, was ich herausbekommen habe. Vor einem halben Jahr kam ein junger Mann ins Schloss und bat den Grafen de Gesvres, die 4 Gemälde von Rubens kopieren zu dürfen. Der Graf gab seine Erlaubnis. 5 Monate arbeitete der Künstler in diesem Salon. Ich behaupte, seine Kopien hängen jetzt an der Stelle der echten Gemälde. Wir sollten Graf de Gesvres nach seiner Meinung fragen. Das sollten wir. Lassen Sie ihn holen. Herr Oberinspektor, Sie wollten mich sprechen. Herr Graf, es könnte sein, dass die Einbrecher ihre 4 Rubens gegen 4 Kopien ausgetauscht haben, die ein junger Maler vor einem halben Jahr angefertigt hat. Würden Sie bitte die Gemälde prüfen und uns sagen, ob sie echt sind? Ich hatte gehofft, dass die Wahrheit nicht ans Licht käme. Da es nun so ist, gebe ich es ohne weiteres zu. Die 4 Gemälde sind falsch. Sie wussten es also? Vom ersten Augenblick an. Warum haben Sie nichts davon gesagt? Der Besitzer eines wertvollen Bildes sagt niemals gern, dass es nicht oder nicht mehr echt ist. Ich wollte das Geheimnis für mich behalten und mich mit den Dieben in Verbindung setzen. Das haben Sie bereits getan, nicht wahr? Durch ein Inserat in der Zeitung. Ich bin bereit, die Gemälde zurückzukaufen, wie gestern in Le Journal zu lesen war. Ja. Ich glaube allmählich, Monsieur Beautrelet, dass Ihre Schulkameraden nicht ganz Unrecht haben. Was für ein Scharfsinn. Und kennen Sie auch den Namen des Mörders? Ich kenne ihn. Aber ich muss zunächst ein Missverständnis aufklären. Der flüchtige Einbrecher im Park und der Mörder sind nicht dieselbe Person. Was zu beweisen wäre. Nun, wer ist der Mörder von Jean Daval? Uns allen war aufgefallen, dass der Ermordete vollkommen bekleidet war und Stiefel trug. Monsieur de Gèvre behauptete, er habe oft bis spät in die Nacht gearbeitet. Die Dienstboten dagegen gaben an, er sei regelmäßig früh ins Bett gegangen. Als ich erfuhr, dass der junge Maler, der die Rubens kopierte, von Jean Daval ins Schloss gebracht worden war, wurde mir klar, dass sie Komplizen sein mussten und dass Daval die drei Einbrecher in diesen Salon geführt hat. Ein bisschen voreilig, scheint mir. In Davals Zimmer habe ich auf der Schreibunterlage eine Adresse gefunden, die vermuten lässt, dass er mit der Bande korrespondierte. An Monsieur A. L., Postamt 45, Paris. Sprechen Sie weiter. Graf de Gèvre, der von den Geräuschen im Salon erwacht war, öffnete die Tür und erkannte sofort die Lage. Daval stürzte sich mit einem Messer auf den Grafen, dem es gelang, die Waffe an sich zu bringen und Daval zu erstechen, bevor er von dem Komplizen mit einem Faustschlag zu Boden gestreckt wurde. Eine abenteuerliche Behauptung. Herr Graf, was sagen Sie dazu? Die Aussagen stimmen. In allen Punkten. Aber Herr Graf, warum haben Sie die Justiz in die Irre geführt? Warum verheimlichen Sie eine Tat, die Sie aus Notwehr begangen haben? 20 Jahre lang arbeitete Daval an meiner Seite. Ich hatte vollstes Vertrauen zu ihm. Wenn er mich verraten hat, dann gab es Gründe dafür. Vor kurzer Zeit hat er mir gestanden, dass er einer Frau, die er liebte, Geld zukommen ließ. Ich wollte die Vergangenheit bewahren und verhindern, dass sein Verrat bekannt wurde, um seinen Ruf nicht zu schädigen. Somit klärt sich alles. Aber wer war Ihrer Meinung nach der flüchtige Einbrecher, Herr Gymnasiast? Wen hat Mademoiselle Raymond angeschossen? Niemand anderen als Arsène Lupin. Arsène Lupin. Monsieur Ganimard, Sie sind meiner Meinung, nicht wahr? Sie haben auch schon vermutet, dass er der Organisator dieser ganzen Geschichte ist. Ja, zum Teufel, sie trägt seine Handschrift. Und dann die Initialen. A.L. Sie sind ein schlauer Kerl, Beautrelet. Ich strecke die Waffen. Ich fühle mich geehrt, Herr Oberinspektor. Nun, meine Herren, dann bringen Sie mir Arsène Lupin. So schnell wie möglich. Filleul wusste, dass die Verhaftung des großen Arsène Lupin, des Königs der Einbrecher, für einen Untersuchungsrichter die sofortige Beförderung und damit Ruhm und Glück nach sich ziehen würden. Er hätte seinen kostbaren jungen Mitarbeiter gern bei sich behalten, aber Isidore Beautrelets Ferien waren zu Ende. Er musste zurück in sein Gymnasium. Auch Oberinspektor Ganimard begab sich wieder nach Paris. Als er in seinem Büro ankam, fand er einen Rohrpostbrief vor. Sehr geehrter Herr Oberinspektor, da ich gegen Abend etwas Zeit hatte, konnte ich einige Auskünfte einholen, die für Sie von Interesse sein könnten. Seit einem Jahr lebt Arsène Lupin unter dem Namen Etienne de Vaudrey in Paris. Ein Name, den Sie häufig in den Gesellschaftsnachrichten haben lesen können. Da er gern reist, ist er oft und lange Zeit abwesend. Es heißt, er sei Geschäftsmann. Seine augenblickliche Adresse, Rue Marbeuf 36. In der Nähe befindet sich übrigens das Postamt 45. Seit dem Tag vor dem Einbruch im Schloss des Grafen hat man keine Nachricht mehr von Etienne de Vaudrey. Ich danke Ihnen für Ihr Wohlwollen mir gegenüber und grüße Sie hochachtungsvoll. Am nächsten Morgen begab sich Oberinspektor Ganimard in die Rue Marbeuf. Nachdem er die Concierge befragt hatte, ließ er die Wohnung im Erdgeschoss öffnen und fand nichts als Asche im Kamin. Gerade als er die Wohnung verlassen wollte, erschien der Briefträger mit einem Brief für Monsieur de Vaudrey. Der Absender war ein Amerikaner. Ganimard ließ sich den Brief aushändigen. Verehrter Herr, sobald Sie im Besitz der vier Gemälde des Grafen de Gèvre sind, bitte ich Sie, diese gemäß unserer Vereinbarung zu befördern. Benachrichtigen Sie mich, sobald es geschehen ist. Sie werden mich im Grand Hotel antreffen. Harlington. Noch am selben Tag verhaftete Oberinspektor Ganimard im Grand Hotel den amerikanischen Staatsbürger Mr. Richard Harlington, den er der Hehlerei und Komplizenschaft beim Diebstahl beschuldigte. Er musste ihn jedoch wieder laufen lassen, denn Harlington stritt hartnäckig ab, irgendetwas mit einem Raub zu tun zu haben. Ihm seien ganz legal Rubens Gemälde angeboten worden, die er erwerben wollte, aber nicht bekommen hätte. Ganimard und der Untersuchungsrichter Fuel traten auf der Stelle. Wo war Arsène Lupin? Wo waren die Rubens-Gemälde geblieben? Nichts geschah. Fast nichts. Denn inzwischen war Isidore Beautrelet zu einer bekannten Person geworden. Die Journalisten rissen sich um ihn. Wann werden Sie Arsène Lupin der Justiz ausliefern? Fragten sie ihn. Monsieur Beautrelet, wann werden Sie Arsène Lupin der Justiz ausliefern? Alles zu seiner Zeit. Es gibt nicht nur Einbrecher auf dieser Welt, meine Herren. Ich will mein Abitur machen. Das ist ja wohl nicht aber Ernst. Die Verhaftung von Arsène Lupin, doch? Monsieur Beautrelet. In den nächsten Ferien. Pfingsten, ja? Das ist gut. Am Pfingstsamstag bestieg Isidore Beautrelet den Zug nach Dieppe. In Rouen stieg er aus, um sich die Beine zu vertreten, und schlenderte auf dem Bahnsteig auf und ab. Als er am Kiosk vorbeikam, las er die Schlagzeilen des Journal de Rouen und blieb wie vom Donner gerührt stehen. Mein Gott! In der vergangenen Nacht sind Verbrecher ins Schloss des Grafen de Gèvre eingedrungen, haben Suzanne, die Tochter des Hausherrn, gefesselt und ihre Cousine Raymond de Saint-Véran entführt. Unweit vom Schloss fand man Blutspuren und einen blutgetränkten Schal. Es wird befürchtet, dass das junge Mädchen ermordet wurde. Als Beautrelet auf dem Schloss eintraf, war Untersuchungsrichter Fiol bereits dort. Eine schreckliche Sache. Die Entführung von Mademoiselle Raymond. Was haben Sie bis jetzt herausgefunden? Nicht viel. Wir haben das hier gefunden. Ein zerknittertes Stück Papier. Es lag neben dem Schal, der Mademoiselle Raymond gehörte. Offensichtlich haben die Entführer sie damit gefesselt. Ihre Cousine, Mademoiselle de Gèvre, hat gesehen, wie sie von zwei Männern fortgetragen wurde. Das Papier wird uns auch nicht viel weiterhelfen. Lassen Sie mich sehen. Da fehlt ein Teil. Das Papier ist nicht vollständig. Merkwürdig. Zahlen und Punkte. 1, 3.53.2.25.2. Und was schließen Sie daraus? Ich weiß es noch nicht. Ich muss nachdenken. Isidore Beautrelet zog sich zurück. Am Nachmittag fand ihn der Untersuchungsrichter unter einer großen Kiefer. Er lag auf dem Bauch, einen Arm unter dem Kopf verschränkt. Was ist los, junger Mann? Sie schlafen? Ich schlafe nicht, ich denke nach. Nachdenken ist gut. Zunächst aber muss man Indizien suchen, Tatsachen prüfen, Hinweisen nachgehen. Erst dann denkt man nach und entdeckt die Wahrheit. Ja, ich weiß, das ist die übliche Methode. Ich habe eine andere. Ich denke zuerst nach und versuche, den roten Faden des Falls zu finden. Dann stelle ich eine Hypothese auf, die mit dem roten Faden übereinstimmt. Und erst danach prüfe ich, ob sich die Tatsachen mit meiner Hypothese vertragen. Eine eigenartige und komplizierte Methode. Eine sichere Methode, Monsieur Fiol. Tatsachen sind Tatsachen. Hören Sie, junger Mann. Oberinspektor Ganimard wird in Paris aufgehalten und trifft erst in ein paar Tagen hier ein. Und Herlock Sholmes, den Graf de Gèvre telegrafisch um Hilfe gebeten hat, hat sich für die kommende Woche angesagt. Was halten Sie davon, wenn wir diesen beiden Meisterdetektiven am Tag ihrer Ankunft sagen könnten? Meine Herren, wir bedauern sehr, aber wir haben nicht länger warten können. Der Fall ist gelöst. Das würde uns beiden einigen Ruhm einbringen. Wenn Arsène Lupin der Kopf der Einbrecherbande war, wie Sie vermuten, Dann wurde er von Mademoiselle Raymond angeschossen. Und jetzt wird das Mädchen entführt. Besteht da nicht ein Zusammenhang? Das könnte sein. Könnte es auch sein, dass Lupin tot ist und die Bande für ihren Chef Rache an Mademoiselle Raymond nimmt? Dann wäre sie nicht mehr am Leben. Das könnte auch sein. Und wohin gehen Sie jetzt? Ich will sehen, ob die Tatsachen mit dem Faden übereinstimmen, den ich allmählich erkenne. Wenige Minuten später saß Isidore Beautrelet auf einem Fahrrad. Es gab eine Frage, die ihn schon länger beschäftigte. Wie hatten die Einbrecher die vier Rubens-Gemälde transportiert? Gegenstände von solchen Ausmaßen konnte man nicht einfach verschwinden lassen. Sie mussten sie irgendwo von dem Karren auf ein größeres Gefährt umgeladen und sie mussten die Seine überquert haben. Beautrelet radelte zur nächstgelegenen Fähre. Seine Nachforschungen brachten zunächst kein Ergebnis. Laut Passagierlisten war an dem betreffenden Tag kein Wagen übergesetzt worden. Der Kellner des Gasthofs erinnerte sich jedoch, dass er an dem Morgen einen Karren gesehen hatte, dessen Ladung auf ein kleines Schiff getragen wurde. Beautrelet befragte den Fuhrmann, der freimütig bekannte, dass er für diese Leute schon mehrmals gearbeitet hatte. Tatsächlich hatte er vier riesige Dinger auf sein Boot geladen. Als Beautrelet zurück ins Schloss kam, erfuhr er von Filleul sofort die Neuigkeiten. In den Ruinen des Klosters, in der Krypta der alten Kapelle, hatten die Polizisten eine verweste Leiche gefunden. Aus dem Altarraum sei ein so starker Geruch gekommen, dass sie den Altarstein zertrümmert und in die Gruft hinabgestiegen seien. Die Leiche war nicht mehr zu identifizieren. Die Wäsche aber trug die Initialen E.V. E.V. Etienne de Vaudrey. Wie Sie selbst festgestellt haben, Beautrelet, lebte Arsène Lupin unter diesem Namen in Paris. Mir scheint, der Beweis genügt. Arsène Lupin ist tot. Sie scheinen gar nicht zuzuhören. Doch, doch. Herr Untersuchungsrichter, zwei Briefe sind gekommen. Einer ist aus London. Herlock Sholmes kündigt seine Ankunft für morgen Vormittag an. Wunderbar. Inspektor Ganimard kommt ebenfalls morgen. Das verspricht, interessant zu werden. Der andere Brief ist für Sie. Man benachrichtigt mich aus Dieppe, dass Fischer heute Morgen die Leiche einer jungen Frau zwischen den Felsen gefunden haben. Was sagen Sie? Eine entstellte Leiche, deren Identität man nicht mehr hätte feststellen können, wenn sie nicht am rechten Arm eine schmale goldene Uhr getragen hätte, die eindeutig ihrer Nichte gehört. Es handelt sich offensichtlich um die unglückliche Raymond, Herr Graf. Sie haben sie umgebracht? Das arme Kind. Sie haben sie ins Meer geworfen. Schrecklich. Ja, es sieht so aus. Beruhigen Sie sich, Herr Graf. Sie sind blass. Ruhen Sie sich ein wenig aus. Was meinen Sie, Monsieur Beautrelet? Ich meine, haben Sie das zerknitterte Papier noch da, das Sie neben dem Schal des Opfers gefunden haben? Sie haben doch mit niemandem darüber geredet. Bei Gott, nein, mit niemandem. Aber halten Sie es denn in irgendeiner Weise für wichtig? Für sehr wichtig. Ich habe eine Idee, die, das muss ich zugeben, auf keinerlei Beweisen beruht. Geben Sie mir das Papier. Ich werde das Gefühl nicht los, hier schnüffelt irgendjemand herum, der es auch gerne hätte. Das Blumenbeet ist zertrampelt und vorhin stand die Pforte offen. Hier ist das Papier. Es scheint alt zu sein. Stellt man diese Art von Pergament überhaupt noch her? Und wie es gefaltet ist. Die Falten sind fast gebrochen. Und auf der Rückseite Spuren von rotem Siegellack. Punkte und Ziffern. Keine der Zahlen ist höher als 5. Nehmen wir an, jede der Zahlen stellt einen der 5 Vokale dar, in der Reihenfolge des Alphabets. Dann hätten wir A, I.U.I.E. .E.U.E. Nehmen wir an, die Punkte sind Konsonanten. Was würde das denn ergeben? Das erste Wort könnte Aiguille sein. Nadel. Und das zweite Wort? Fleuve. Preuve. Creuse. Aiguille creuse. Die hohle Nadel. Das ist es. Das mag sein. Aber bringt uns das weiter? In diesem Moment wurde Isidore Beautrelet in seinen Überlegungen unterbrochen. Ein Diener meldete die Ankunft des Staatsanwalts, der den Untersuchungsrichter draußen am Tor erwartete. Fiol machte sich sofort auf den Weg. Nur wenige Augenblicke später wurde Beautrelet durch einen heftigen Schlag auf den Kopf niedergestreckt. Es ging ganz schnell. Er spürte noch, wie jemand in die Innentasche seiner Jacke griff. Dann versank alles im Dunkeln. Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen in großen Schlagzeilen zwei sensationelle Neuigkeiten. Das spurlose Verschwinden von Oberinspektor Ganimard in Paris und die Entführung von Herlock Sholmes mitten in London, als er gerade in den Zug nach Dover steigen wollte. Die beiden großen Gegner Arsène Lupins waren ausgeschaltet. Beautrelet war durch eine Gehirnerschütterung außer Gefecht gesetzt. Das mysteriöse Papier war weg und der Mord an Raymond de Saint-Véran keineswegs aufgeklärt. Und Arsène Lupin? Lebte er noch? War der Tote in der Krypta doch nicht Lupin? Zwei Wochen später erhielt Isidore Beautrelet, der von seiner Kopfverletzung genesen war, ein Telegramm. Kommen Sie morgen Abend um 10 Uhr in das Haus eines Freundes in Etretat. Rue Guy de Maupassant. Es ist in Ihrem Interesse. Ihr Vater wird es Ihnen danken. A.L. Und Beautrelet, der die Drohung des Schreibens wohl verstand, fuhr am folgenden Abend nach Etretat. Ich muss Ihnen danken, Monsieur Beautrelet, dass Sie mir mit so viel Bereitwilligkeit diese kleine Unterredung gewähren. Kommen Sie herein. Setzen Sie sich. So also sieht der große Arsène Lupin aus. Mein Äußeres tut nichts zur Sache. Sie brauchen es sich nicht zu merken. Meine Maskerade ist perfekt. Heute sehe ich aus wie ein Geistlicher, morgen wie ein normannischer Baron. Machen Sie sich keine Mühe. Sie werden mich beim nächsten Mal sowieso nicht wiedererkennen. Meine Bereitschaft, Monsieur Lupin, oder ist Ihnen de Vaudrey lieber, besteht darin, Ihrem Befehl zu folgen, da Ihre Drohung meinen Vater betrifft. Ihren Vater, an dem Sie sehr hängen. Es blieb mir kein anderes Mittel. Wenn Sie schon meinen Dank zurückweisen, nehmen Sie doch bitte meine Entschuldigung an. Ihre Entschuldigung? Für die Gewalt, die wir Ihnen angetan haben. Ein Neuling in meiner Bande ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe ihm ernste Vorwürfe gemacht. Muss jedoch zu seinen Gunsten sagen, dass ihn die unerwartete Schnelligkeit Ihrer Nachforschung aus der Fassung gebracht hat. Hätten Sie uns etwas mehr Zeit gelassen, wären Sie diesem unverzeihlichen Angriff entgangen. Und ich hätte vermutlich das Schicksal der Herren Ganimard und Sholmes geteilt. Ja, vermutlich. Und ich hätte kein schlechtes Gewissen haben müssen wegen Ihrer Verletzung. Jetzt, Monsieur Beautrelet, zu uns beiden. Genug der Schmeicheleien. Reden wir Klartext. Wir sind Feinde, die genau wissen, was sie voneinander zu halten haben. Und wir werden auch wie Feinde verhandeln. Verhandeln? Ja, verhandeln. Es ist das erste Mal, dass ich einem Gegner so etwas anbiete. Und ich sage Ihnen gleich, dass es auch das letzte Mal sein wird. Seit langer Zeit bin ich nicht mehr auf einen ebenbürtigen Gegner gestoßen. Mit Ganimard und Sholmes fertig zu werden, ist ein Kinderspiel. Aber Sie, Monsieur Beautrelet, obwohl Sie noch ein halbes Kind sind, haben mich zur Verteidigung, sogar zum Rückzug gezwungen. Ich musste meine Pläne über den Haufen werfen. Sie stören mich. Sie bereiten mir Unannehmlichkeiten. Ich habe genug davon. Was soll ich tun? Was wollen Sie? Ich will, dass jeder wieder in seinem Metier arbeitet. und sich nicht in die Angelegenheiten des anderen mischt. Das heißt, Sie dürfen nach Belieben einbrechen und ich gehe wieder zur Schule. Gehen Sie, wohin Sie wollen. Aber lassen Sie mich in Ruhe. Und wie störe ich Ihre Ruhe? Ach, das wissen Sie genau. Sie sind im Besitz eines Geheimnisses, das für mich von größter Bedeutung ist. Das Papier ist wieder in meiner Hand, aber die Chiffren sind in Ihrem Kopf. Gut, das ist nicht mehr zu ändern. Aber Sie werden das Geheimnis für sich behalten. Und da gibt es noch etwas anderes. Sie haben einen Artikel für die Zeitung geschrieben, in dem Sie die Ereignisse im Schloss des Grafen de Gèvres detailgenau wiedergeben und Ihre Schlüsse daraus ziehen. Und Sie behaupten, obwohl man meine Leiche gefunden hat, dass ich nicht tot bin. Haben Sie der Zeitung den Artikel schon gegeben? Nein, noch nicht. Haben Sie ihn bei sich? Halten Sie mich für so dumm? Wo ist er? Einer der Redakteure hat ihn. Er ist in einem versiegelten Umschlag. Wenn ich um Mitternacht nicht bei der Zeitung erscheine, druckt er ihn. Du hältst dich wohl für klug, Kleiner. Du wirst zu dem Redakteur gehen. Nein. Du wirst ihm sagen, dass du dich geirrt hast. Nein. Du wirst einen neuen Artikel schreiben. Und in dieser Version wird stehen, dass du von meinem Tod überzeugt bist. Dass kein Zweifel mehr besteht. Nein. Denn Sie sind ebenso wenig tot wie Mademoiselle de Saint-Véran. Die Leiche, die in der Krypta gefunden wurde, Ihre Leiche, wie Sie glauben machen wollten, und die tote Frau aus dem Meer, angeblich Raymond de Saint-Véran, sind in Wahrheit ein amerikanisches Ehepaar, das sich durch Gift das Leben genommen hat. Eine kleine Recherche bei der Zeitung hat genügt, um das zu erfahren. Sie haben sich als ein Verwandter ausgegeben und die beiden Toten abgeholt, um sie für ihre Zwecke zu verwenden. Warum Sie Mademoiselle Raymond entführt haben, weiß ich noch nicht, aber ich werde schon noch dahinter kommen. Gut kombiniert. Aber das ist egal. Denn du wirst nichts davon an die Öffentlichkeit bringen. Hör gut zu. Du wirst das tun, was ich dir sage. Denn wenn du das nicht tust... Wenn ich es nicht tue? Dann wird dein Vater heute Nacht entführt. Ich werde die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit ist so, wie ich sie in meinem Artikel geschrieben habe. Und mein Vater wird nicht entführt werden. Heute Nacht, um 3 Uhr, werden 2 meiner Leute, falls ich keine anderen Befehle gebe, deinen Vater notfalls mit Gewalt in das Versteck bringen, wo sich auch Ganimard und Sholmes befinden. Was glauben Sie, dass ich so naiv bin, meinen Vater allein und ohne Schutz in seinem Haus zu lassen? Nicht doch. Ich habe Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Dein Fehler ist, Lupin, dass du dich für unschlagbar hältst. Aber vergiss nicht, es gibt auch andere, die 1 und 1 zusammenzählen können. Mein Vater ist nicht in seinem Dorf in den Savoyen. Er befindet sich an einem sicheren Ort, bewacht von 20 Freunden, die ihn nicht aus den Augen lassen. Was sagst du dazu, großer Meister? Dein Vater ist keineswegs mehr im Zeughaus, wohin du ihn hast bringen lassen. Er ist in unseren Händen. Und es liegt an dir, ob wir ihn zurückbringen oder in Verwahrung nehmen. Du möchtest wissen, wie wir ihn trotz seiner 20 Leibwächter da rausholen konnten? Oh, nicht doch. Das war kinderleicht. Das ist nicht wahr. Mein Gott, nein. Papa. Papa. Oh. Hör auf. Hör auf zu weinen. Auf Schläge muss man gefasst sein, wenn man sich in einen Kampf stürzt. Einen ungleichen Kampf, wie du jetzt siehst. Ich sag dir das nicht aus Eitelkeit und auch nicht, um dich zu verletzen. Gegen mich kannst du nicht gewinnen. Ich verfüge über Mittel, von denen du nur träumen kannst. Nimm an, hinter dem Geheimnis der Aiguille Creuse, der hohlen Nadel, das du entziffert hast, verbirgt sich ein ungeheurer, unerschöpflicher Schatz, dessen ich mich nach Belieben bedienen kann. Denk an die Macht, die mir daraus erwächst. Und selbst dann hast du nur einen Schimmer von den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, von meinem Willen und meiner Fantasie. Mein ganzes Leben habe ich daran gearbeitet, der zu werden, der ich heute bin. Und du? Wenn du glaubst, einen Sieg errungen zu haben, wird etwas passieren, an das du nicht gedacht hast. Und der Sieg wird dir aus den Fingern gleiten wie Sand. Ich bitte dich. Bitte. Gib auf. Ich wäre genötigt, dir weh zu tun. Und das will ich nicht. Wenn ich meinen Artikel ändere und ihren Tod behaupte, Schwören Sie, meinen Vater dann freizulassen. Ich schwöre, sobald dein Artikel morgen erscheint, bekommen meine Leute Order, deinen Vater freizulassen. Und er wird wohlbehalten nach Cherbourg zurückkehren. Gut. Ich unterwerfe mich Ihren Bedingungen. Es gibt dann wohl nichts mehr zu bereden. Leben Sie wohl, Arsène Lupin. Leb wohl, mein Kleiner. Tröste dich. Du hast wirklich Talent. Am nächsten Morgen erschienen die Zeitungen mit Beautrelets Artikel. Aber anders als Lupin nach dem nächtlichen Gespräch erwartete, in der ursprünglichen Version, die der Wahrheit entsprach. Der Junge hatte es nicht über sich gebracht, eine Lüge zu schreiben. Die Welt wusste nun, dass Arsène Lupin lebte. Am Nachmittag erhielt Beautrelet ein Telegramm aus Cherbourg, das die Entführung seines Vaters meldete. Bis dahin hatte er nicht wirklich daran geglaubt, dass Lupin ernst machen würde. Nun wurde ihm klar, dass es kein Bluff war. Er beschloss, selbst nach Cherbourg zu fahren und sich vor Ort umzusehen. Als er die Abendzeitung aufschlug, fand er zu seinem Erstaunen einen Brief von Arsène Lupin abgedruckt, eine Replik auf seinen Artikel am Vormittag. Sehr geehrter Herr Chefredakteur, meine bescheidene Person, die in heroischeren Zeiten sicher vollkommen unbemerkt geblieben wäre, erregt in unserem Zeitalter der Mittelmäßigkeit einiges Aufsehen. Lassen Sie mich zu dem bewundernswert genauen Artikel des jungen Beautrelet etwas hinzufügen. Ja, Mademoiselle Raymonde de Saint-Véran lebt. Ja, ich liebe sie und bin traurig, dass sie mich nicht liebt. Ich will versuchen, ihre Liebe zu gewinnen und sie die Demütigungen und Beleidigungen vergessen zu lassen, die ihr seitens ihres Onkels und ihrer Cousine als arme Verwandte zugefügt wurden. Ich möchte nichts lieber, als mit ihr in Frieden leben. Dazu brauche ich Zeit. Ich lege also die Waffen nieder und reiche meinen Feinden die Hand. Lassen Sie mich in Ruhe und Abgeschiedenheit mein privates Glück finden. Noch ein Wort zu Mr. Harlington und den verschwundenen Gemälden. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein cleverer Bursche, der Sekretär des amerikanischen Milliardärs Cooley, der von diesem beauftragt wurde, antike Kunstgegenstände in Europa aufzukaufen. Von Etienne de Vaudrey alias Arsène Lupin, also von mir, erfuhr er von den Rubens-Gemälden. Er zahlte einen Vorschuss, hat die Bilder aber nie gesehen. Sie befinden sich an einem sicheren Ort. Mr. Cooley ist übrigens ein wenig sympathischer Herr. Ich gestatte mir deshalb, den Vorschuss von 500.000 Francs zu behalten. Entschuldigen Sie die Länge des Briefes, verehrter Herr Chefredakteur, und seien Sie hochachtungsvoll gegrüßt, Arsène Lupin. Niemals würde Lupin ohne Grund an die Zeitung schreiben. Was für ein Motiv steckt hinter diesem Brief? Wieso gesteht er seine Liebe zu Mademoiselle Raymonde? Ich werde das Gefühl nicht los, er will mich in die Irre führen. In Cherbourg wartete Frobert Wall, einer der Freunde seines Vaters, auf Isidore Beautrelet. Noch immer hatte der Junge im Stillen gehofft, die Entführung sei nur eine leere Drohung gewesen. Aber Frobert Wall bestätigte die grausame Tatsache. Und im Zimmer des Entführten fand Beautrelet ein Indiz, das ihm anzeigte, wie es geschehen sein musste. Eine Fotografie, die sein Porträt zeigte und die auf der Rückseite Ort und Uhrzeit für ein Treffen trug. Vater Beautrelet hatte sein Versteck verlassen in dem Glauben, dass sein Sohn ihn zu sehen wünsche. Lupins Komplizen haben mich heimlich fotografiert und meine Schrift nachgemacht. Nur so konnten sie meinen Vater in die Falle locken. Beautrelet brauchte nur noch denjenigen zu finden, der seinem Vater die Fotografie überbracht hatte. Da ausschließlich Frobert Walls 12-jährige Tochter Charlotte zu ihm ins Zimmer ging und ihm Essen brachte, ließ er das Mädchen rufen. Charlotte, setz dich ein bisschen zu mir. Ja, Monsieur. Du hast das getan, nicht wahr? Du warst die Verbindung zu den Entführern. Und du hast meinem Vater die Fotografie gegeben, nicht? Du hast ihm geholfen, das Haus zu verlassen. Ich hätte nicht. Warum hast du das getan? Sie haben mir Geld gegeben. Für ein neues Kleid. Hör auf zu weinen. Es ist vorbei. Ich mache dir keine Vorwürfe. Wohin haben Sie meinen Vater gebracht? In eine Herberge. Ungefähr 10 Kilometer von hier. Auf dem Land. Sie heißt Leondor. Und dann? Was wollten Sie dann mit ihm machen? Hast du etwas aufgeschnappt? Sie haben gesagt, dass Sie ihn dann mit dem Auto wegbringen würden. Wohin? Das weiß ich nicht. Einer von Ihnen hat gesagt, wir dürfen keine Zeit verlieren. Morgen früh will der Chef uns dort unten anrufen. Dort unten? Hat er nicht den Namen einer Stadt genannt? Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe den Namen noch nie gehört. Cusson oder Cousillon? Beautrelet war klar geworden, dass in Cherbourg nichts mehr auszurichten war. Kaum hatte Charlotte aufgehört zu reden, stand er auf und ging zum Bahnhof. Sie hatten seinen Vater mitgenommen und an einen Ort gebracht, der Cusson oder Cusillon oder so ähnlich hieß. Er stocherte im Nebel herum, aber er war entschlossen, den Kampf aufzunehmen. Jetzt erst recht. Der Zufall kam ihm zu Hilfe. Als er in Paris eintraf, wartete ein unfrankierter Brief auf ihn. Die Handschrift ließ ihn stutzen. Seine Aufregung war so groß, dass er den Brief kaum zu öffnen wagte. Er riss den Umschlag auf. Es war die Handschrift seines Vaters, die er so gut kannte. Wirst du diese Zeilen bekommen, mein lieber Junge? Ich wage es kaum zu hoffen. Die Entführer haben mich in ein Auto gesetzt und sind die ganze Nacht durchgefahren. Ich habe nichts sehen können. Sie haben mir die Augen verbunden. Jetzt hält man mich in einem Schloss fest. Die Bauweise des Schlosses und die Landschaft lassen mich vermuten, dass wir in Berry, in Zentralfrankreich, sind. Mein Zimmer ist im 2. Stock. Es hat 2 Fenster, von denen das eine ganz mit Efeu zugewachsen ist. Nachmittags kann ich mich im Park bewegen, aber ich werde ständig bewacht. Ich schreibe dir auf gut Glück und binde den Brief an einen Stein, den ich über die Mauer werfe. Vielleicht findet ihn ein Bauer und leitet ihn an dich weiter. Dein alter Vater, der dich liebt und traurig ist, dass er dir Sorgen bereitet. Und traurig ist, dass er dir Sorgen bereitet. Abgestempelt in Cusillon, Département Indre. Cusillon, das ist es. Jetzt weiß ich, wo ich suchen muss. Wie ein Arbeiter gekleidet fuhr Beautrelet nach Cusillon, einem unbedeutenden kleinen Ort, und fand ohne Schwierigkeiten das Postamt, in dem der Brief abgestempelt worden war. Der Postbeamte erinnerte sich, dass ein alter Scherenschleifer den Brief gefunden und abgegeben hatte. Der war inzwischen weitergezogen. Beautrelet war auf sich gestellt. Die Suche war schwieriger, als er dachte. Er durchkämmte die Gegend und erst nach mehreren Tagen fand er eine Spur. Er überquerte einen Fluss und am anderen Ende eines angrenzenden Waldes gelangte er an einen Wall hoher Mauern, die so dicht waren, dass er das Gebäude dahinter nur vermuten konnte. Selbst als er einen kleinen Hügel hinaufstieg, sah er nur das Dach des Schlosses, ein altes Dach im Stile Ludwig XIV., auf dem kleine zierliche Glockentürme emporragten, die einen größeren, spitzen Turm umgaben. Beautrelet war sich sofort sicher, dass er das Schloss gefunden hatte, in dem sein Vater gefangen gehalten wurde. Auf dem Rückweg nach Cusillon traf er 2 Bäuerinnen, die er nach dem Namen des Schlosses fragte. »Das ist das Schloss Aiguille«, bekam er zur Antwort. »Aiguille? Aiguille? Das hier ist doch das Département Indre?« Die Bäuerinnen verneinten, das Departement Indre liege auf der anderen Seite des Flusses. Dieses hier sei das Departement Creuse. Aiguille Creuse. Aiguille Creuse. Die hohle Nadel. Wie ein Betrunkener taumelte ihn Schluss zu handeln, stand sofort fest. Er wandte sich an den Notar des Ortes und gab vor, das Schloss Aiguille kaufen zu wollen. Der Notar gab ihm die Auskunft, das Schloss sei nicht zu verkaufen. Der Besitzer, sein Klient, habe es für die Sommermonate an einen Italiener namens Baron Anfredi vermietet. Einen etwas merkwürdigen Mann, der sich nie sehen ließe. Die Einkäufe würden von einer alten Köchin erledigt. Immerhin bekam Beautrelet den Namen und die Adresse des Besitzers in Paris. Louis Valmeras, Rue du Mont Tabor 34. Monsieur Valmeras? Höchstpersönlich. Womit kann ich dienen? Mein Name ist Isidore Beautrelet. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Sagen Sie, Sie haben Ihr Schloss Aiguille an einen italienischen Baron vermietet. Ja, so ist es. Aber treten Sie doch bitte rein. Ich bin dem Mann im letzten Winter in Monte Carlo begegnet und er erzählte mir, dass er vorhabe, den Sommer in Frankreich zu verbringen. Durch Zufall erfuhr er von meinem Schloss und fragte an, ob es zu mieten sei. Aber bitte, setzen Sie sich doch. Danke. Ist der Baron ein noch relativ junger Mann? Ja, mit energischen Augen und blonden Haaren. Mit Bart? Einem Bart mit zwei gezwirbelten Enden. Der Baron erinnert an einen Geistlichen. Genau so sah er aus. Monsieur, ich habe Grund zu der Annahme, dass dieser Mann Arsène Lupin ist. Und dass in Ihrem Schloss mein Vater und möglicherweise andere Personen festgehalten werden. Was sagen Sie da? Arsène Lupin? Der König der Einbrecher? Der Gentleman-Gauner, von dem man so viel in den Zeitungen liest? Oh, was für eine Geschichte. Dann wird mein Schloss womöglich berühmt werden und sein Wert wird steigen, wenn ich es verkaufe. Nur... Nur? Also ich möchte Sie bitten, mit größter Vorsicht vorzugehen und vor allem die Polizei erst zu benachrichtigen, wenn Sie absolut sicher sind. Vielleicht ist mein Mieter doch nicht Arsène Lupin. Seien Sie ganz unbesorgt. Ich habe vor, allein ins Schloss zu gehen. In der Nacht, wenn alles ruhig ist, werde ich über die Mauer klettern? Eine Mauer von dieser Höhe? Und das werden Sie nicht schaffen. Und selbst wenn Sie es schaffen sollten, auf der anderen Seite werden Sie von zwei Jagdhunden erwartet. Und das sind keine Schoßhündchen. Ich werde Sie leider erschießen müssen. Selbst wenn Sie mit den Hunden fertig werden, was dann? Die Türen sind massiv, die Fenster vergittert. Und wie finden Sie den richtigen Weg? Das Schloss hat 80 Zimmer. Mein Vater schrieb in seinem Brief von einem Zimmer im zweiten Stock, mit zwei Fenstern. Eins davon sei mit Efeu zugewachsen. Ah ja, ich weiß, welches Sie meinen. Aber wie wollen Sie das finden? Es gibt drei Treppen und ein Labyrinth von Fluren. Ich könnte Ihnen einen Ariadne-Faden mitgeben. Und Sie würden sich trotzdem verirren? Kommen Sie doch mit, Monsieur Valmeras. Unmöglich. Ich habe Maman versprochen, Sie in den Süden zu begleiten. Reisen Sie später. Ein solches Abenteuer wird Ihnen nie wieder geboten. Also gut. Ja, die Sache klingt reizvoll. Sie haben recht. Wann hat man schon so eine Gelegenheit? Wir werden uns bestimmt nicht langweilen. Ich bin dabei. Warten Sie hier. Das wird uns helfen. Ein Schlüssel. Ziemlich verrostet. Wofür? Für eine kleine verborgene Pforte, die seit Jahrhunderten nicht mehr benutzt wird und die ich auch meinem Mieter nicht gezeigt habe. Sie führt vom Schloss direkt in den Wald hinein. Wunderbar. Ich sehe schon, dieses Spiel werden wir gewinnen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Die hohle Nadel oder der Schatz der Könige Frankreichs. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Erika Gebühr. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Erster Teil. Es sprachen Erzähler Rüdiger Vogler, Arsène Lupin, Samuel Weiss. Isidor Beautrelet, Christoph Gavenda, Fiol, Michael Tregor, Ganimard, Felix Göser, Graf de Gèvre, Achim Hall, Suzanne de Gèvre, Annabelle Leib, Raymond de Saint-Veron, Caroline Junghans, Vater Beautrelet, Bernhard Bayer, Charlotte, Mandy Rutzki. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik, Helena Rüegg. Regieassistenz, Konstanze Renner. Regie, Stefan Hilsbecher. Produktion, Südwestrundfunk 2008. Dramaturgie, Uta Maria Heim.